Auf Gleis 1 fährt ein S2 nach Petershausen. Der Zug hält im Abschnitt AB bis WC. Hallo zusammen zu einer neuen Folge aus dem Podcast Versuchslabor. Am Wochenende war ich Musik machen und auf dem Weg zum Gig habe ich mich im Auto ein bisschen mit unserem Keyboarder unterhalten übers Oktoberfest, übers Musikmachen und über die Münchner Single-Szene, was da so Neues gibt. Ja, hört's mal rein. Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei und los geht es. So, weißt du, jetzt habe ich so eine App hier, da kann man immer mitschneiden, wenn man Leute trifft. Ja, geil. Kann man die immer mal fragen, wie es denen so geht. Ja, super. Lass die schon mal in erster Linie einen Hals haben, weil hier schon wieder Oktoberfest ist in dem Dorf. Richtig. Das gilt schon mal als erstes festzuhalten. Richtig. Was? Wo ist das? Da vorne. Ah, vorne. Okay. Ja, dann. Das ist, also, wenn dieses scheiß Fest da ist, da drehen sie alle durch. Ja, das stimmt. Da ist kein normaler Mensch mehr dabei. Das stimmt. Außer dir und mir. Ja, und den beiden anderen, die heute noch Musik machen. Richtig, genau. Aber ansonsten, sonst das Knickende. Ja. Die sind alle sowas von neben der Spur. Ja. Aggressiv und böse, also ich sag das. Ja. Die Leute sind so schlecht drauf. Ich habe da so eine neue Plattform. Was hast du? Ich weiß nicht, ob du das kennst, Klaas. Das heißt Müsis, Münchner Singles. Da hat mich meine Cousine, ist da drin. Das ist ein irrer Verein. Fritz, das kenne ich nicht, Münchner Singles. Da bin ist ja klar, da bist du verheiratet. Raus aus der Nummer. Hast du ja nur ein bisschen raus. Ja. Möchte ich auch nicht wieder rein. Hast du ja recht. Ich sag dir, da laufen auch so viel Gestörte rum. Es ist der absolute Wahnsinn. Ja. Das ist eine Internetplattform, oder richtig, was? Genau. Ah, okay. Und der Name ist Programm. Ja. Und da ist es so. Jetzt fahren wir am besten, ja, fahren wir rechts rum. Und das sind halt wahnsinnig viele Leute, also zigtausende sind da drin. Aha. Und da gibt es so eine Rubrik, Events heißt die. Mhm. Und unter Events habe ich also unser Konzert eingestellt und auch unser heutiges. Ach so. Spektakel Inning, KB Music und so. Und dann ist das für alle ersichtlich, heute am 25. oder was ist. Das heißt, wir haben jetzt auch noch eine Partnervermittlung nebenher jetzt. Zusätzlich, zusätzlich zur Musik machen. Okay. Also wenn jemand gern diese Art von Musik macht, dann kann er sich da treffen, weil er weiß, das sind Gleichgesinnte, die auch Clapton, Cream, gediegene Bluesmusik oder Musik der 70er Jahre, 80er Jahre. Ich habe da ein bisschen Werbung gemacht. Ich zeige das einmal. Also ich habe da viel reingeschrieben. Ja, schickst mir mal einen Link. Gern. Aber ich muss mich da nicht anmelden, um da drauf zu gucken, oder? Nein. Und jetzt stehen wir da als Event halt drin und ich habe, also da waren für 48 Leute von diesen Müsis, waren letzten Freitag im Legends. Ah ja. Also die sind ganz schön, also die kann man schon mobil machen, die Leute. Und ich habe an jeden angesprochen und gesagt, ihr kommt heute in der Woche auch. Da gibt es dann Clapton, Cream und schöne andere Sachen. Schönen Blues, Joe Cocker und Ray Charles. Oh ja, super und so. Ja. So, das ist dann vom Altersschnitt auch so mehr so unsere Ecke. Nicht jetzt so, die richtig. Red Bull-Wodka-Trinker. Richtig, oder so. Genau, ah, okay. Da kommt keiner. Das sind geschiedene oder. Geschieden oder sonst oder gescheitert. Getrennt oder sonst gescheitert. Das sind alle so Mitte 50 bis 70. Ja, ist das bitter. Also, die Leute können mit der Musik sehr wohl was anfangen. Ja, das stimmt natürlich. Das ist unsere Zielgruppe. Ja. Und war es ja Wahnsinn, da kommen wir. Also mündliche Zusagen habe ich viel. Ja. Aber vielleicht halten sie es nicht für nötig, dass sie sich bei der Plattform zusätzlich noch anmelden, bei Events, weil sie ja eh gesagt haben, sie kommen. Ja, das sehen wir ja dann heute. Das sehen wir ja dann, genau. Du kannst ja kurz das Mikrofon sagen, ja, du begrüßt die Müsis und dann sehen wir schon, wie viel. Ach so. Ja, das kann der Mike dann machen. Oder der Mike soll das machen. Dann ist so mehr so seine Welt. Richtig, das macht er gern. Und ich erzähl lieber einen Witz, genau. Über Singles am besten. Oh ja, einen schönen Witz über Singles. Ein Single-Witz über Singles. Muss ich gleich mal überlegen, dass ich da... Ja, Mutti, muss nach deinen Kindern auch gucken, ne, erzählen, wenn die über die Straße laufen. Wie man das richtig macht. Was soll ich erzählen? Erzählst du einen schönen Witz über Singles, Klaus, genau. Überlege mir was. Eieiei, Mädel. Ja, sag mal. Ja, was ist jetzt das? Autofahren geht jetzt auch schon nicht mehr, oder was? Während der Wiesenzeit. Ich glaube, während der Wiesen geht gar nichts mehr. Ja. Musst du hier ein bisschen über... Aber da reißt du dir den Spoiler. Also die hätte doch da leicht Druck fahren können. Gut, wir haben Wiesen. Ja. Das ist Ausnahmezustand. Schön, dass du da auch so denkst, Klasse. Ja, ich gehe da ja auch aus Prinzip nicht hin. Nein, ich war schon 20 Jahre oder noch länger nicht mehr dort. Die sehen mich dort nicht. Nee, weil letztes Jahr war ich mit den Kindern nochmal auf dieser historischen Wiese. Das ist was anderes. Nee, eben, das ist nämlich auch nichts mehr anderes. Das war nämlich letztes Jahr, da waren wir sogar freigenommen irgendwie diesen Kindertag, der dann extra ist. Ach so, ja. Und dann sind wir frühs hin, waren wir um 11 da und da sind uns schon die ersten Besoffenen ohne Hose da entgegengelaufen. Na. Und dann hast du so eine Fünfjährige dabei. Ne? Und da habe ich keine Lust drauf. Ja, das ist scheiße. Ja. Und dann habe ich ihr so ein obligatorisch einen Luftballon gekauft, als Einhorn. Ja, war nur noch Spießrutenlauf, diesen Luftballon aus den Leuten rauszukriegen, weil die Jungs dann mit Kippen, mit Zigarettenkippen irgendwie nicht schauen und ja, weißt du selber, Luftballon, Zigarettenkippe, richtig. Bumm, und dann hast du das Geschrei mit dem Kind, ne? Ach, weil das hat sie ja extra ausgesucht, ne? Und dann, jetzt ist es dort auch schon so. Ja, wunderbar. Und seit, habe ich gesagt, dieses Jahr könnt ihr vergessen, dann müsst ihr euch entweder wen anders suchen, der mit euch dahin geht, oder wir machen für das Geld lieber was anderes Schönes. Richtig, fahren wir ins Trimini, da ins Schwimmbad oder was lieber. Genau, da macht es für den Samstag und machen da was Schönes. Genau. Mhm. Außerdem ist die Schweine teuer. Ja, und besser essen kannst du überall. Besser essen kannst du überall. Diese versäuzten Hände, dieser Dreck, wirklich. Ja, brauche ich jetzt nicht. Brauche ich auch nicht. Ja, bin mir ganz sicher, du. Nein. Aber es ist widerbrechend voll, wie immer. Es ist, sollen ja die, denen es gefällt, die können es ja machen. Richtig, da haben sie das Geld schon für sowas. Also der einzige Weg, mich da nochmal hinzukriegen, wäre, wenn wir da irgendwie musiktechnisch engagiert wären und wenn die Kohle stimmt. Genau, richtig. Dann würde ich da auch gerne wieder hinkommen. Genau. Und vorausgesetzt, wir haben einen schönen Backstage-Bereich. Richtig, dass man sich dann ankotzen lassen muss. Ja, ankotzen lassen, genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, in jeder Hinsicht. Ja, nee. Das ist so eine Scheiße. Ja. Das war nicht. Nee, also das widert mich so an. Ja, und für heute bist du fit? Ja, ich habe jetzt gestern und heute noch geübt. Oh, das ist erstaunlich. Dass wir die schönen Sachen mal wieder gediegen rüberbringen. Ja, ich habe gedacht, wir spielen so das ähnlich wie bis Rock in den Mai. Da, letzte Mal war da zusammen. Super. Das war doch genau so adäquat. Stimmt. Vielleicht waren wir beim Paule, sind vielleicht ein bisschen länger, je nachdem. Okay, genau. Wegen Goodwill. Und aber andererseits hat er uns jetzt auch lange nicht eingeladen. Ne? Das ist der Mike nicht dahinter gewesen wäre, der hätte sich nicht gerührt. Nee, glaube ich auch nicht. Aber ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Für heute ist mal wieder schön. Für heute ist mal wieder richtig. Genau. Dann nee, du sagst es. Ein bisschen Geld gibt es ja auch. Ja, hoffentlich. Und dann passt das schon. Der fahren wir wieder sein. Wir spielen ja wieder Rock in den Mai nächstes Jahr. Hat der Mike geschrieben. Ist das schon, haben Sie das schon? Der ist fest, ist schon fest. Ja, da gibt es dann auch wieder Festgage und so. Ja, das ist immer gut. So das mag ich. Auch wieder so 400 oder 600 Euro Festgage. Ja, plus unser Top und so. Ja. Das machen wir. Das machen wir auf alle Fälle. Dann sind wir von der Straße weg. Das richtig. Ist also der nächste Feiertag, der irgendwie. Genau. Und die haben dann eine große Saal. Die sind ja dann nicht mehr in der Schule. Ach nein, sondern die woanders. Haben, ja, die sind woanders in einem größeren. Aber es war noch, die haben noch nicht mal die Aula richtig voll gekriegt das letzte Mal. Stimmt. Okay, das ist ja eine Veranstaltersache. Ja, gut. Das kann mir ja egal sein. Richtig. die haben da was Neues, hat er mir erzählt. Oh, da steht schon wieder so ein Aldi-Dirndl rum. Ja, das ist sofort Wahnsinn, billig. Ja. Naja. Ich kann es nicht sehen. Ich verstehe das nicht. So, müssen wir ja bald da sein, oder? Jetzt sind wir gleich da, richtig, Klaus. Das kennst du dich aus. Ja. Jetzt schauen wir, dass wir dann da irgendwie außen rumfahren. Über Brücke oder so, dass wir nicht wieder zurückfahren müssen. Beim Aldi ums Eck oder genau, beim Aldi ums Eck. Ja, dann holen wir dein Zeug aus dem Proberaum. Genau. Und ein bisschen Licht hat der Mike gesagt. Licht auch? Sehen wir also zumindest ein Stativ mit einer Traverse. Ja, okay. So wie letztes Mal. Was immer ihr wollt. Und dann halt genügend Stromkabel. Ja, das ist der hast du. Habt ihr da eh alle da in einer großen Kiste? Du kennst es ja quasi. Gemacht. Wir haben es ja vom letzten Mal noch eingetütet, Das musste eigentlich schnell gehen, weil wenn wir im Legends gespielt haben, da haben wir alles mit PKWs transportiert, also mit kleinem Besteck. Ja. Und so machen wir es ja heute wieder, sodass das schon die Häppchen so vorbereitet sind, dass man die nicht mehr umpacken muss. Ja, ja, der fährt super aus. Toll. Wie gesagt, während der Wiesn sind es alle irgendwie. Da ist was dran. Ah ja, sind wir ein bisschen halt. Sind wir ein bisschen deppert? Geh erst, sind wir ein bisschen deppert? Geh erst. Gescheißen. Gescheißen, ja. Gut. Zack, bumm, Vollgas, dann sind wir schon da.